Süddeutscher Rundfunk, Sendestelle Heidelberg-Mannheim. Tante Lisbeth, ein Hörspiel von Fred von Hörschelmann nach Balzacs Roman La Cousine Bette. Feilchen des Jahres. Es ist wieder Frühling in Paris. Kaufen Sie Veilchen, Madame. Ich will keine Veilchen. Zwei Sträuße für einen Sou, das kann sich doch der Ärmste leisten, Madame. Ein Sträußchen zum Anstecken. Blumen machen jung, Madame. Ich brauche Ihre Veilchen nicht. Blumen machen jung. Blumen machen jung. Sehe ich etwa alt aus? Ich bin auch nicht alt. Von einer Frau unter 40 kann man nicht sagen, dass sie alt ist. Guten Abend, Frau Lisbeth. Guten Abend. Ach, gut, dass ich Sie treffe, Frau Manneff. Sie arbeiten doch in einem Hutladen, nicht wahr? In einem Salon, Frau Lisbeth. In einem sehr vornehmen Hutsalon. Dann können Sie mir doch einen Rat geben als Nachbarin. Natürlich, Fräulein Lisbeth, jederzeit. Ich habe da nämlich, sehen Sie mal hier, ich habe einen Hut bekommen, das... Aber warum riecht es hier so nach Ofenrauch? Ich rieche nichts. Ich habe Schnupfen. Das ganze Treppenhaus riecht nach Ofenrauch. Ach, das kommt vielleicht von oben, von der Dachkammer. Wer wohnt denn da? Da wohnt ein junger Mann. Hübsch und jung ist er, aber immer traurig. Seit 3 Wochen wohnt er da und geht fast nie aus. Vielleicht ist es bei ihm. Mag sein. Aus meiner Wohnung kann es nicht kommen. Ich war den ganzen Tag nicht zu Hause. Am ersten Sonntag des Monats bin ich nie zu Hause. Wenn man Sie ansieht, Fräulein Lisbeth, dann muss man sich überhaupt immer zu wundern. Niemand hat sich über mich zu wundern. Dass Sie im 5. Stock leben, in einer so elenden Wohnung, entschuldigen Sie, es ist wirklich eine elende kleine Wohnung, nicht? Und dieser hässlichen Gegend. Wo Sie doch die leibliche Cousine einer Baronin sind, das sind Sie doch. Nicht wahr, Fräulein Lisbeth? Oh, meine Cousine Adeline hat mich schon oft gebeten, zu ihr zu ziehen. Aber ich tue es nicht. Unbegreiflich. Ein Palais, Diener und Zofen, Glanz und Reichtum. Aber nicht meiner. Ich wollte nicht leben mit fremdem Geld. Ich arbeite lieber für 30 Sous die Woche, als dass ich bei Verwandten schmarotze. Ich will nur eine einzige Sache, meine Unabhängigkeit. Und hier ist der Hut. Ein teurer Hut. Der ist mal sehr modern gewesen. Meine Cousine hat ihn mir überlassen. Ich glaube, ich habe die Frau Baronin schon in diesem Hut gesehen. Ich behalte sowas immer. Vor 3 Jahren war's. Eine schöne Frau, die Baronin Hulot. Wissen Sie, dass meine Cousine 5 Jahre älter ist als ich? Alle sagen die schöne Baronin Hulot. Sie ist jetzt genau 44. Ist das möglich? Und ich dachte immer... Was dachten Sie? Dass ich die Ältere sei, hm? Es ist keine Kunst, schön zu sein und jung zu bleiben, wenn man nichts tut und keine Sorgen hat und einen reichen Mann... Und nie allein ist. Und was den Hut betrifft, so denke ich, man müsste ihn etwas aufputzen. Ein paar Federn vielleicht hier und ein paar Glaskirschen. Nur nicht. Das hat man vielleicht zu Kaiser Napoleons Zeiten getragen. Auch damals nur in der Kleinstadt. Und das ist jetzt schon 25 Jahre her. Nein, lassen Sie die Sachen, die Sie von der Frau Baronin bekommen, so wie sie sind. Unsinn. Ich ändere sie um, bis sie mir gefallen. Ich trage, was mir gefällt. Ich weiß am besten, was bei mir schick aussieht. Wenn Sie meinen Rat nicht hören wollen, weshalb fragen Sie mich dann? Guten Abend, Fräulein Lisbeth. Guten Abend. Aber es riecht doch sehr stark nach Ofenrauch, finden Sie nicht? Sagte Ihnen schon, ich merke gar nichts. Ich habe Schnupfen. Guten Abend. Glaskirschen. Sowas. Wenn es nur nicht so merkwürdig riechen würde. Ich glaube, es kommt wirklich von oben. Von der kleinen Tür her. Vielleicht hat er den Ofen angeheizt und ist dann weggegangen, der hübsche junge Mann. Scheint niemand drin zu sein. Abgeschlossen. Der Schlüssel steckt von innen. Ach, so lächerliche Tür kann man ja gar nicht verschließen. Geht ja von selbst. Geht ja von selbst auf. Ah, zum Ersticken ist das. Fenster auf. So. Jetzt kann man doch wieder atmen. Gott, ist das eine winzige Höhle. Hm. Da, auf dem Sofa. Tatsächlich. Hübsch und jung. Er sieht aber wirklich traurig aus. So ein mageres Gesicht. Wollen Sie nicht aufwachen, junger Mann? Was machen Sie für Dummheiten? Glauben Sie, ich lasse Sie hier so ohne weiteres sterben? Sprechen Sie doch ein Wort. Wachen Sie gefälligst auf. Was, Sir? Gleich, gleich. So. Hier. Und trinken Sie. So. Und den Rest schütte ich auf die Kohlen. Wenn man so jung ist wie Sie, macht man doch nicht solche Dummheiten. Ja, atmen Sie nur tief. Tief atmen. Hier wird nicht mehr gestorben. Sie sollten sich was schämen. Ein junger Kerl und will sich heimlich davon stehlen, weil ihm das Leben in dieser Höhle zu eng ist. Ach, einen Brief hat er auch hinterlassen. Was wollen Sie hier? Wer sind Sie? Warum stören Sie mich? Bleiben Sie nur ganz ruhig liegen. Wer sind Sie? Ich bin Lisbeth Fischer. Ich bin Arbeiterin. Ich wohne einen Stock tiefer. Geben Sie her. Was? Da, den Brief. Erst werde ich ihn lesen. Ich will wissen, wer Sie sind. Lassen Sie mich. Ich bitte, niemanden wegen meines Todes zu beschuldigen. Als Großneffe eines Generals von Karl XII. Darf ich nicht betteln gehen. Ich bin nach dem polnischen Aufstand aus meiner Heimat geflohen. Jetzt ist mein letztes Geld verbraucht. 25 Franken, die ich dem Hauswirt für die Miete schulde, liegen in der Schublade des Tisches. Ja, dort. Ich habe keine Eltern und keine Geschwister mehr. Mein Tod wird keinen Menschen kümmern. Niemand in Paris weiß, dass ich existiere. Ich bin 24 Jahre alt und in Preli in Livland geboren. Wenceslaus Graf Steinbock. Sie heißen Graf Steinbock? Mhm. Ist Ihnen schon etwas besser? Elend. Was tun Sie denn in Paris? Nicht. Haben Sie einen Beruf? Ja, ich wollte Bildhauer werden. Nun, und? Lassen Sie mich doch. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Ganz allein in Paris und kein Geld? Ja. Graf Steinbock aus Livland. Livland. Ich werde es behalten. Hören Sie, Graf Steinbock, ich bin beinahe ebenso allein wie Sie. Ich bin ein armes Mädchen. Ich mache Gold- und Silberstickerei für ein Uniformgeschäft. Ich könnte doch ein wenig für Sie sorgen. Es ist mir gelungen, kleine Ersparnisse zu machen. Und wenn Sie arbeiten wollen, könnte ich Ihnen helfen. Ich könnte Ihnen jeden Monat so viel Geld geben, wie Sie zum Leben brauchen. Ich will keine Almosen. Ich will es Ihnen ja nicht schenken, Steinbock. Dazu bin ich nicht reich genug. Ich will es Ihnen nur leihen. Und wenn Sie einmal reich geworden sind, dann werden Sie es mir zurückzahlen. Oh, das ist ein sehr gütiger Vorschlag. Aber Sie müssen alles tun, was ich von Ihnen fordere. Können Sie überhaupt arbeiten? Ich werde arbeiten, Madame. Nennen Sie mich Lisbeth. Aber glauben Sie nur nicht, dass es leicht sein wird, was ich von Ihnen verlange. Ich kann sehr hart sein, wenn es nötig ist. Wenn Sie wüssten, wie ich mich nach einem Wesen gesehnt habe, das sich um mich sorgt. Ach, manchmal dachte ich, lieber auf eine ferne Insel verbannt sein, als diese fürchterliche Einsamkeit mitten im Gewühl der Menschen. Unsinn! Sie werden nicht mehr einsam sein. Ich bin doch bei Ihnen. Und jetzt können Sie getrost einschlafen. Und wenn morgen jemand mit dem Besenstiel an die Decke klopft, dann kommen Sie herunter und wir werden zusammen frühstücken. Ich werde auf Sie aufpassen. Und wenn Sie etwas geworden sind, nach 2, 3 Jahren, wenn Sie selbstständig sind, oder nach 4 Jahren, wenn Sie etwas erreicht haben, nach 4 Jahren oder so. Kaufen Sie Rosen. Die schönsten, rötesten Rosen von Paris, Madame. Für den Mann Ihres Herzens, Madame. 3 Stück zu einem Sou. Ich kaufe nichts. Für den Herrn Ihres Herzens, Madame. Ich habe nichts. Kein Herz, Madame? Oder keinen Mann? Wie schade. Kaufen Sie Rosen, meine Herrschaften. Die schönsten, die rötesten, die glühendsten Rosen, die Sie in Paris finden. Was wünschen Sie? Ich möchte zur Baronin Hulot. Die Frau Baronin ist ausgegangen. Aber heute ist doch Sonntag. Sie kennen mich wohl nicht. Heute ist... Wenn Sie etwas zu verkaufen haben, kommen Sie an einem Wochentag. Und am anderen Eingang, bitte. Was heißt das? Ich bin eingeladen, hören Sie? Ich bin bei meiner Cousine eingeladen. Öffnen Sie sofort. Heute ist mein Sonntag. Ein neuer Diener, der mich noch nicht kennt. Aber Adeline hätte ihm sagen müssen, dass sie mich erwartet. Sie kann doch wenigstens so viel an mich denken, dass sie einem neuen Diener sagt, wer ich bin und wann ich komme. Ich sie hasse. Wieso ist sie mehr als ich? Warum ist sie so hochmütig? Weil sie zufällig einen Baron geheiratet hat? Ich sagte doch, dass die Frau Baronin ausgegangen ist. Sie wissen nicht, mit wem Sie reden, Sie. Ich werde mich bei meiner Cousine über Sie beschweren. Tante Lisbeth, du bist es. Komm doch herein. Euer neuer Diener will mich nicht ins Haus lassen. Guten Tag, Hortense. Diese Dame ist meine Tante. Wie konnten Sie sie vor der Türe stehen lassen? Ich bitte das gnädige Fräulein um eure Entschuldigung. Ich wusste nicht... Komm, Tante Lisbeth. Mama ist noch nicht zu Hause, aber sie kann jeden Augenblick zurück sein. Komm ein Stück in den Garten, ja? Wir setzen uns hier in die Laube. Ach, vergiss den dummen neuen Diener. Komm, mach kein so böses Gesicht. Ich finde, deine Mutter hätte doch wenigstens den Dienstboten sagen können, dass sie mich heute erwartet. Wenn sie etwas zu verkaufen haben, sagt der freche Kerl. Sehe ich so aus? Du gibst nicht viel auf Äußerlichkeiten, nicht wahr, Tante Lisbeth? Gott sei Dank. Dann solltest du es auch keinem übel nehmen, wenn er dich verkennt. Wie? Nimmst du ihn auch noch in Schutz? Du hast ein edles und vornehmes Herz, Tante Lisbeth. Aber das wissen nur die, die dich kennen. Man sieht es dir nicht gleich an. Diesen Hut zum Beispiel mit den Glaskirschen trägst du schon seit 3 Jahren. Ich werde ihn noch 10 weitere Jahre tragen. Ihr tut immer so, als ob ihr allein die Vornehmen wärt und ich überhaupt nichts. Aus mir hätte genauso gut eine große Gesellschaftsdame werden können wie aus deiner Mutter. Aber gewiss, Tante Lisbeth. Es kommt nur darauf an, wen man heiratet. Nur? Warum solltest du nicht auch einmal einen reichen alten Grafen heiraten? Warum nicht? Es braucht nicht einmal ein Alter zu sein. Und... reich braucht er auch nicht zu sein. Ich brauchte ihn auch gar nicht zu heiraten. Es genügt mir vollkommen, wenn er ein guter Bekannter von mir ist. Warum soll ich nicht auch vornehme Bekannte haben? Weißt du, Tante Lisbeth, ich muss immer glauben, du hättest einmal eine große, unglückliche Liebe gehabt. Und darum bist du unverheiratet geblieben. Warum denn eine unglückliche Liebe? Findest du, dass ich einem Manne nicht mehr gefallen könnte? Du hast also einen Verehrer? Gesteh es nur. Das könnte schon so sein. Ich sage nicht, dass es nicht so ist. Wer ist es? Erzähle es mir, Tante Lisbeth. Ist er schön? Aber du darfst es niemandem weitersagen. Vor allem nicht deiner Mutter. Sie würde es nur lächerlich finden. Und du findest es nicht lächerlich, nicht wahr, Hortense? Ich finde es wundervoll, Tante Lisbeth. Ich verspreche dir, ich werde es niemandem sagen. Schwörst du es mir? Ich schwöre es dir. Gut. Dann werde ich dich um einen Gefallen bitten. Du bist so sonderbar, Tante Lisbeth. Sag mir, das ist doch alles nur ein Spiel. Soll ich es dir beweisen? Sieh mal hier, diese silberne Petschaft. Die Erdkugel, auf der 3 Figuren stehen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Zu ihren Füßen siehst du allerhand Ungeheuer und eine Schlange. Oh, wie schön. Wie wunderschön. Nun, ist das ein Beweis? Könnte ich mir ein solches Kleinod kaufen? Er hat es mir geschenkt. Und hätte er es mir geschenkt, wenn er nicht mein Freund und Verehrer wäre? Wie schön, wie fein, jede kleine Falte. Und die silbernen Gesichter. Er ist Bildhauer. Seit 4 Jahren arbeitet er. Er hat studiert und sich bei Plastikern und Goldschmieden umgesehen. Aber er hat nur 2 oder 3 solcher Kleinigkeiten zustande gebracht. Siehst du ihn häufig? Viele Mal am Tage. Und er liebt dich? Er betet mich an. Hier stehen ganz fein ein paar Buchstaben. Ein W und ein Tier. Und das Wort Fezit. Hast du aber scharfe Augen. Ich hatte nichts bemerkt. Das Tier ist ein Widder. Nein, ein Steinbock. Wie kommst du darauf? Heißt er etwa so? Steinbock? Es gab einen berühmten General bei Karl dem 12., der so hieß. Der war sein Großonkel. Dann ist er Ausländer? Und was bedeutet das W? Wladimir? Wenceslaus. Wenceslaus. Graf Steinbock. Ja. Nun hast du alles aus mir hervorgelockt. Du tust ja so, als wollte ich dein Vertrauen missbrauchen, Tante Lisbeth. Nicht wahr? Du hast mir versprochen zu schweigen. Und da du nun schon alles weißt, will ich dich um etwas bitten. Mein junger Freund hat gerade eine kleine Plastik beendet. Sie stellt Simson dar, wie er den Löwen erwürgt. Er hat dieses Stück bei einem Kunsthändler an der Place du Carrousel in Kommission gegeben. Ganz in der Nähe meiner Wohnung. Die Plastik steht seit gestern dort im Schaufenster. Sie soll 1500 Franc kosten. Nun würde ich so gern einen Käufer dafür interessieren. Dein Vater kommt doch mit dem Kultusminister zusammen. Fast jeden Tag. Könntest du ihn nicht dazu bewegen, dass er mit dem Minister über den jungen Künstler spricht? Dass vielleicht einer dieser reichen Herren hinginge und vielleicht es sogar selber kaufte? Ich werde Papa darum bitten. Place du Carrousel. Vergiss es nicht. Und gib mir jetzt mein Petschaft wieder. Wäre es nicht besser, ich zeig das Papa? Meinetwegen. Aber behalte es nicht so lange. Hortense! Lisbeth! Seid ihr im Garten? Mama ist zurückgekommen. Sie ruft uns zu Tisch. Dann komm, Hortense. Geh nur voraus, Tante Lisbeth. Ich komme gleich. Ich will nur ein paar Blumen mitnehmen. Dies hier ist schöner als alle Blumen. Wenn die Sonne darauf fällt, glänzt das Silber wie ein Brillant. Was für ein Gesicht die Liebe hat. So leuchtend. Aus welchem Traum ist es zu ihm gekommen, dass er es so machen konnte, dieses winzige Silbergesicht, das Liebe heißt. Und wie mag sein Gesicht aussehen, das von solchen Träumen besucht wird? Ich habe Tante Lisbeth geschworen, mit niemandem über ihn zu sprechen. Aber mit ihm selber zu sprechen, verbietet mir kein Schwur. Ich will ihn sehen. Otas, wo bleibst du? Ich komme! Place du Carrousel. Place du Carrousel. Place du Carrousel. Da bin ich wieder. Sehen Sie, Steinbock, was ich Ihnen mitgebracht habe. Aprikosen und eine halbe Flasche Wein. Tja, ja, die ließ ich so mitgehen. Sie sind so gut zu mir. Immer denken Sie an mich, Lisbeth. Und ich stehe da mit leeren Händen. Oh, Sie sind müde, nicht wahr? Haben Sie gearbeitet? Wie weit sind Sie mit der Uhr? Ja, ich bin müde. Aber nicht von der Arbeit. Dieses Leben macht mich müde. Unsinn. Haben Sie nicht Ihren guten Geist, der für Sie sorgt? Sogar im Hause meiner Cousine habe ich an Sie gedacht. Ich weiß es. Ohne Sie wäre ich schon längst nicht mehr am Leben. Aber ich brauche doch mehr als Essen und Wohnen. Anregungen, ein wenig Zerstreuung. So, so. Da wollen Sie hinaus? Nein, mein Lieber, das gibt's vorläufig noch nicht. Arbeiten Sie erst einmal, bis Sie ein kleines Vermögen haben. Und wenn Sie von den Zinsen leben können, dann tun Sie, was Sie wollen. Aber noch ist es nicht so weit. Wann wird das sein? Ich glaube, ich sterbe vorher. So leicht stirbt man nicht. Dazu bin ich da. Ich habe Kraft für zwei. Ach, Lisbeth, Sie halten mich in dieser Kammer wie in einem Gefängnis. Wie kann ich etwas Großes schaffen, wenn ich abgesperrt bin von der ganzen Welt? Sie gehören mir. Vergessen Sie das nicht. Wenn Sie auch nur einen Funken Ehrgefühl hätten, dann würden Sie an nichts anderes denken, als wie Sie Ihre Schuld bei mir bezahlen könnten. Wissen Sie, wie hoch die ist? Sie werden sie ganz genau aufgeschrieben haben. Natürlich habe ich das. 3000 Franc. Wie soll ich das jemals bezahlen? Das frage ich mich auch. Wenn Sie es so weitertreiben... Ach, fürchten Sie für die 3000 Franc? Ich will Ihnen einen Schuldschein ausschreiben. Was hilft mir der? Bitte. Feder, Papier. Da. Hierdurch bestätige ich... Sie müssen mir gehorchen. Das ist alles. Gut schon. Bin ich hart? Bin ich böse? Dann liegt der Grund nur bei Ihnen. Warten, 3000. Denn ich könnte ja sterben. Was würde dann aus Ihnen werden ohne mich? Darum muss ich Sie immer zu antreiben. Sie arbeiten zu wenig. Sie gehen Ihren Träumen und Ihren Fantasien nach. Aber das bringt nichts ein. Sie müssen Dinge herstellen, die den Leuten gefallen. Dinge, die sich verkaufen lassen. Sie können es doch. Bitte. Hier ist der Schuldschein. Noch 3000 Franc. Das war nicht nötig, mein lieber Wenceslaus. Hören Sie mir jetzt gut zu. Ich habe das Petschaft meiner Nichte Hortense gezeigt. Ich glaube, dass ich imstande sein werde, mit Hilfe meiner Verwandten ihre Arbeiten zu verkaufen. Dann sind sie ihre Schuld bei mir los. Dann könnten sie machen, was sie wollen. Ich glaube nicht dran. Ich werde ewig ihr Schuldner bleiben. Wissen Sie, manchmal liege ich stundenlang wach und denke und fürchte mich. Vor mir? Was wäre denn aus Ihnen geworden, wenn ich nicht auf Sie aufgepasst hätte? Wenn ich Sie nicht unentwegt frage, was haben Sie heute gemacht? Oder wie weit ist die Standuhr? Erzählen Sie mir lieber, was Ihre schöne Nichte zu meinem Petschaft gesagt hat. Woher wissen Sie, dass meine Nichte schön ist? Sie haben es mir selbst gesagt. Habe ich das? Vergessen Sie es. Denken Sie nicht daran. Arbeiten Sie! Arbeiten Sie! Ach, wie soll ich das ertragen? Monatelang. Vielleicht Jahre. Immer Ihre Sorge. Sie lastet auf mir wie ein Stein. Schrecklich. Ich ersticke daran. Ein Schuldschein? Über 3000 Francs? Es sind meine ganzen Ersparnisse, Herr Handelsrichter. Dieser Herr Steinbock, der zahlt einfach nicht. Einsperren lassen. Nein, nein, das will ich nicht. Wer ist denn das überhaupt? Ein Ausländer? Ja. Einsperren lassen? Kerl, der nichts hat und nichts isst und nichts tut. Der Schuldturm. Für einen Ausländer ist das kein Vergnügen. Nämlich ein Franzose braucht nur 5 Jahre im Schuldturm zu bleiben. Dann lässt man ihn laufen, auch wenn er nicht gezahlt hat. Und ein Ausländer? Der bleibt sein Leben lang drin. Aber das will ich ja gar nicht. Natürlich, es ist Ihnen peinlich. Sie kennen ihn, man will seine Bekannten nicht einsperren lassen. Sehr verständlich. Aber das kann man umgehen, Fräulein Fischer. Ich lasse Ihren Wechsel auf den Namen meines Prokuristen schreiben. Dann ist es ja die Wahl, der klagt. Den Haftbefehl bekommen Sie dann, zur beliebigen Verwendung. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Na, dann haben Sie eine Waffe in der Hand. Damit können Sie den Burschen diktieren, was Sie wollen. Dann kommen Sie in einer Woche wieder, dann gebe ich Ihnen den Haftbefehl. Sie können ihn jederzeit vollstrecken lassen. Sie brauchen nur zu mir zu kommen. Das würde jedenfalls nichts schaden. Na, ich kann doch nicht stillschweigend zusehen, wie Sie sich ruinieren. Seit 15 Jahren arbeiten Sie für mich. Sie sind meine beste Kraft, das wissen Sie selbst. Haben Sie nicht bei meinem Vorgänger eine Abteilung geleitet? Ja, aber ich vertrug mich nicht mit Ihrem Vorgänger, Herr Rivet. Aber wir vertragen uns, nicht wahr, Fräulein Fischer? wissen Sie, dass ich baue? Will das Geschäft vergrößern? Ganz in den letzten Jahren war es ja sehr still. Leute hatten genug von Uniform und Krieg. Aber jetzt ist ein frischer Zug in unserer Politik. Wie wäre es, Fräulein Fischer, wenn ich Ihnen im Herbst wieder eine Abteilung gebe? Aha. Wir sprechen noch darüber. Sie sind genau das, was ich brauche. Eine ältere, energische Dame, die was von der Sache versteht, nicht wahr? Das könnte schon stimmen, Herr Rivet. Die andere Sache, die mit dem Schuldschein, die bringe ich Ihnen schon in Ordnung. Sie werden sehen, wie der Bursche pariert. Was wollen Sie denn schon wieder? Guten Tag. Bitte. Noch immer nichts. Ja, was denn, was denn? Hat noch kein Mensch nach meiner Gruppe gefragt. Simson und der Löwe. Sie müssen Geduld haben. Nach einer Woche schon warte ich. Ich habe Sachen, die stehen schon seit 10 Jahren da. Und keiner fragt nach Ihnen. Aber meine Gruppe ist doch... Ist sehr schön, ich weiß, ich weiß. Aber Sie müssen eben Geduld haben. Das kann Monate dauern, Jahre. Oh. Vielleicht wird sie nie verkauft. Aber die Ehre, gnädiges Fräulein. Ihr Diener. Was befiehlt das, gnädige Fräulein? In Ihrem Fenster habe ich eine kleine Bronzefigur gesehen. Simson und der Löwe. Bitte sehr, sofort. Eine sehr schöne Arbeit. Wie teuer? 1500 Francs. Ich kann nicht mehr als 1200 zahlen. Ich habe nicht mehr. Ein antikes Stück. Es ist keineswegs antik. Es stammt von einem heute lebenden Künstler. Sagen Sie diesem Künstler bitte, falls er auf meine Bedingungen eingeht, er möchte unbedingt zu uns kommen. Wir könnten ihm vielleicht noch andere Aufträge verschaffen. 1200 Francs für den Künstler? Und ich? Was bleibt dann für mich? Ich bin schließlich Kaufmann. Bitte, Und nehmen Sie meine Arbeit, gnädiges Fräulein. Ich werde mich mit dem Herrn schon einigen. Seit einer Woche komme ich dreimal täglich hierher, nur um zu sehen, ob irgendjemand mein Werk bemerkt. Sie sind die Erste, der es gefällt. Und bitte nehmen Sie es. Bringen Sie es uns selbst. Hier ist meine Karte. Kommen Sie morgen zu uns. Hortense, Baroness Hulot. Und wenn Ihnen Ihre Zukunft lieb ist, verraten Sie Fräulein Fischer kein Wort von dem, was wir besprochen haben. Sie ist nämlich meine Tante. Ach so? Jetzt weiß ich, wer Sie sind. Auf Wiedersehen, Graf Steinbock. Morgen Vormittag. Erschöpft aus. Hast du heute im Staatsrat eine schwierige Rede gehalten? Oh, schlimmer. Ich habe eine Rede anhören müssen, die 2 Stunden gedauert hat. Ein Geständnis, Papa. Ich habe gestern meine ganzen Ersparnisse ausgegeben. Ein bisschen leichtsinnig, Hortense. Wie viel war es denn? 1200 Francs. Aber Kind. 1500 sogar. Aber den Rest wirst du mir doch leihen. Wenn du mir sagst, wofür du dein Geld ausgegeben hast. Als du gestern im Abgeordnetenhaus warst, ging ich zu einem Kunsthändler an der Place du Carrousel, nicht weit von dem Haus, in dem Tante Lisbeth wohnt. Aber Kind, du darfst doch nicht allein in einer solch armseligen, man kann schon sagen, anrüchigen Gegend spazieren gehen. Aber wie hast du nur dort 1000 Francs ausgeben können? Für ein Kunstwerk, Papa, ist das nicht viel. Na, wo ist das denn, dein Kunstwerk? Du wirst es gleich sehen. Es ist eine kleine Bronze und der Bildhauer, der sie geschaffen hat, bringt sie mir her. Er heißt Graf Steinbock. Ich möchte, dass du ihn kennenlernst. Ein Graf? Und arbeitet als Bildhauer? Er ist arm und wir haben uns erst 5 Minuten lang gesehen. Ich kenne ihn kaum, aber er gefällt mir sehr. Naja, er mag bei uns im Haus verkehren. Nun wirst du mir freundlichst erlauben, dass ich Erkundigungen nach ihm einziehe. Wenn sein Vorleben einwandfrei ist und wenn er tatsächlich begabt ist, da könnte ich mich vielleicht sogar für ihn verwenden. Ach ja, bitte, Papa, du das. Mit deinem Einfluss. Es scheint dir ja sehr viel an diesem jungen Mann zu liegen. Wie kommst du eigentlich nach der Place du Carrousel? Ich hatte schon vorher eine Arbeit von Graf Steinbock gesehen. Ein kleines silbernes Petschaft. Aber eigentlich sollte ich nicht darüber sprechen. Warum denn so geheimnisvoll, Kind? Ich habe es bei mir. Tante Lisbeth gab es mir. Zeig's mir doch. Ah, sehr hübsch. Aber wirklich, sehr hübsch. Tante Lisbeth? Ich höre zum ersten Mal, dass Tante Lisbeth sich für Kunst interessiert. Es ist wohl mehr der Künstler, der sie interessiert. Sie kennt ihn nämlich. Und ich glaube, sie macht sich da allerhand überspannte Hoffnungen. Dabei könnte sie eher seine Mutter sein. Sie ist 15 Jahre älter als er. Das ist doch lächerlich, nicht wahr? Na, wirklich ein sehr, sehr hübsches Stück. Als ich Tante Lisbeth ganz harmlos nach Steinbock ausfragte, da war plötzlich etwas so Unheimliches in ihrem Blick, beinahe etwas Gewalttätiges. Das ist eine wunderliche alte Jungfer. Ja. Graf Steinbock. Ah, treten Sie nur ein, Graf Steinbock. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Darf ich Sie meiner Frau vorstellen? Meine Tochter kennen Sie ja bereits. Gnädige Frau. Gnädiges Fräulein. Ich habe es kaum erwarten können, Ihr Werk wiederzusehen, Graf Steinbock. Und zu wissen, dass es mir nun für immer gehört. Wie findest du diese Arbeit, Papa? Lass mich sehen. Ah, Simson und der Löwe, nicht wahr? Mhm. Na, ich sehe auf den ersten Blick, diese Arbeit ist ein Meisterwerk. Ich gratuliere Ihnen. Ich bin noch ganz am Anfang, Baron Hulot. Ich weiß, wie viel mir noch fehlt. Oh, sagen Sie das nicht. Gerade die ersten Werke eines großen Talents haben so diesen mächtigen Schwung, diese Unbefangenheit. Sie wollten doch noch etwas mitbringen, Graf Steinbock. Ja, nur ein Modell aus Wachs vorerst. Hier, eine Standuhr. Sehen Sie? Die 12 Figuren, das sind die 12 Stunden. Sie tanzen schnell vorbei. Und der kleine Amor hier versucht vergeblich, sie zu erhaschen. Aber es gelingt ihm nur, die letzte Stunde, die Stunde der Mitternacht, am Gewand zu fassen. Und es gleitet ihr von den Schultern. Ja, ja. Bezaubernder Einfall. Und was gedenken Sie mit diesem Modell zu tun? Jetzt wird es mir möglich sein, den Guss zu bestellen. Und dann, naja, ich hoffe... Dann wollen Sie es wieder in diesen kleinen Laden an der Place du Carrousel tragen? Mitten unter das staubige Gerümpel? Mit der Hoffnung, dass irgendwer Ihnen ein paar tausend Francs dafür bietet? Natürlich. Was sollte ich sonst tun? Die meisten Künstler sind irgendwie unpraktisch. Wenn jemand so begabt ist wie Sie, darf er seine Werke doch nicht in einen Winkel verstecken. Ich werde versuchen, einige Kenner auf Sie aufmerksam zu machen. Wären Sie bereit, von dieser schönen Uhr nur ein einziges Exemplar gießen zu lassen und dann die Gussform zu zerstören? Warum? Ich verstehe nicht. Die Gussform zerstören? Wenn ein echter Kunstliebhaber bei einem Werk die Garantie hat, dass nur ein einziges Exemplar davon besteht, dann zahlt er bedeutend mehr dafür. Für diese Uhr würde in so einem Fall etwa 30.000 Francs angemessen sein. Unmöglich, 30.000. Das kann ich kaum fassen. Ja, man müsste ihn nur finden, diesen Kunstliebhaber. Ich will einmal mit dem Grafen Duverville über Sie sprechen. Ein berühmter Sammler. Ich könnte Sie auch dem Handelsminister empfehlen. Sprich mit Ihnen, Papa. Sprich mit allen, die du kennst. Wir könnten den Grafen Duverville vielleicht nächstens einladen. Er wird im Herbst wieder in Paris sein. Ja, Sie sehen, von heute auf morgen geht's natürlich nicht, aber... Aber wenn mein Mann sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann führt er es auch aus. Dabei fällt mir noch etwas ein. Würden Sie auch an ein größeres Werk sich wagen? So ein Standbild etwa? Gewiss. Ich habe nur keinen Raum. Dazu gehört ein großes Atelier, wissen Sie. Aber ein Standbild wäre nicht viel schwieriger als diese Uhr. Die Regierung plant nämlich, ein Denkmal des Grafen Montcornet in Auftrag zu geben. Es soll in Père Lachaise auf sein Grab kommen. Der Auftrag ist noch nicht vergeben. Wenn ich den beiden Ministerien diese kleine Bronze hier zeige und das Modell der Standuhr und wenn die beiden Herren ebenso entzückt davon sind wie ich und wenn sie einen Entwurf einreichen würden? Das ist wie ein Traum. Das wäre ein ganz neues Leben für mich. Ja, Sie werden bald erfahren, dass in Paris kein Mensch lang ungestraft Talent hat. Und Graf Steinbock ist doch ein großes Talent. Davon bin ich überzeugt. Darin irrt mein Mann sich fast nie. Schon bei ihrem kleinen Petschaft hat er sofort das Talent erkannt. Ein Petschaft? Ein silbernes Petschaft? Hortense hatte es bei sich. Wie sonderbar. Das Petschaft. Ich hatte es mir geliehen. Nur noch eins. Sie haben doch Papiere, die Sie genügend legitimieren. Natürlich, meine Pässe und meine Standesurkunde. Ja, ich möchte sie im Ministerium vorlegen, wenn ich Ihren Auftrag befürworte. Ja. Wann darf ich es Ihnen bringen, Baron Hilo? Ja, wann es Ihnen recht ist. Ich möchte Ihnen unseren Garten zeigen, Graf Steinbock. Ja, gehen Sie nur mit Hortense in den Garten. Sie ist eine große Blumenfreundin. Petschaft hat mir meine Tante Lisbeth geliehen. Ja, das gehört dir. Ich glaube, es hat uns Glück gebracht. Mehr als das. Aber bitte, erzählen Sie meiner Tante nicht, dass Sie mich kennen. Ich verdanke Ihrer Tante sehr viel. Es fällt mir schwer, ihr etwas zu verheimlichen. Man darf Tante Lisbeth nicht allzu ernst nehmen. Ich fürchte mich vor ihr. Sie hat mir das Leben gerettet, wissen Sie. Sie hat mich beschützt, wie einen Sohn. Sie zwang mich dazu, weiterzuleben und zu arbeiten. Ohne diesen fürchterlichen Zwang hätte ich vielleicht nichts geschaffen. Sie sollen vom Leben mehr verlangen, als was Ihnen die Herrschsucht einer bösen alten Frau zu bieten hat. Darum dürfen Sie auch nicht sagen, wo Sie heute gewesen sind. Ja. Ich glaube, ich könnte es ihr gar nicht sagen. Heute sind Sie aber fleißig. Oh, Frau Lisbeth. Frau Lisbeth, eine große Neuigkeit. Die Simson-Gruppe ist verkauft. 1500 Francs. Wer hat sie gekauft? Ich weiß es nicht. Ich kenne den Käufer nicht. Der Kunsthändler hat vermittelt. Ein Graf Duverville oder so ähnlich. 1500? Ganz schön. Aber wenn man bedenkt, dass es das einzige Geld ist, das Sie in 5 Jahren verdient haben, dann ist es nicht allzu viel. Jetzt kann ich endlich anfangen, meine Schulden bei Ihnen abzuzahlen. Nein, das hat Zeit. Diese Summe hier soll nur zu Ihrem Besten verwandt werden. Damit können wir ein ganzes Jahr sorglos leben. Und dann werden Sie vielleicht soweit sein, die alten Schulden abzubezahlen. Graf Overville hat die Gruppe gekauft. Ja, er sagt, es wäre ein Meisterwerk. Ich dachte, Sie hätten ihn nicht persönlich gesprochen. Also, ja, der Kunsthändler erzählt es mir. Er sagt, ein Meisterwerk. Umso besser. Machen Sie nur recht viele solcher Meisterwerke. Vielleicht werde ich einmal ein Denkmal schaffen. Die haben gerade auf Sie gewartet, die Denkmäler. Warum nicht? Vielleicht gerade auf mich. Sie sind ja so vergnügt. Ganz anders als sonst. Ja, ich bin auch wirklich ein anderer Mensch seit heute. Nun, jedenfalls brauchen Sie einen neuen Anzug. Ich werde von nun an dafür sorgen, dass Sie anständig angezogen sind. Schwarz und modern. Ich werde Ihnen auch neue Leibwäsche besorgen. Sie müssen nach etwas aussehen. Ich will jetzt vor allen Dingen die Statue fertig machen. Ich denke, in einem Monat könnte ich den Abguss haben, bis zu November, und dann... Na, hoffentlich wird dabei so viel herausspringen, dass ich Ihnen einen neuen Wintermantel besorgen kann. Du kaufst Astern, die letzten Astern des Jahres. Weiße Astern zu aller Seelen, Madame. Wenn Sie auf den Friedhof gehen, nehmen Sie ein paar Astern mit für die Gräber Ihrer Lieben. Danke. Kauft Astern, weiße Astern zu aller Seelen. Gehen Sie gar nicht erst die Treppe rauf, Frau Lisbeth. Der junge Herr ist wieder einmal ausgeflogen. Ich sage es nur, damit Sie sich nicht vergeblich bemühen. Danke. Er muss bald zurückkommen. Ich werde auf ihn warten. Ich weiß nicht, ob er so bald zurück ist. Ein berühmter junger Mann hat natürlich viel zu tun. Berühmt? Nun, noch ist er nicht berühmt. Er wird es vielleicht einmal werden. Ja, wissen Sie denn noch gar nicht? Alle Welt spricht davon, es steht sogar schon in der Zeitung. Da soll irgendein Denkmal aufgestellt werden und der junge Herr Steinbock wird vielleicht den Auftrag bekommen. Er ist in die engere Wahl gezogen, heißt es. Sie leben so für sich, Frau Lisbeth. Kein Wunder, dass Sie nichts von all dem hören, was in Paris geschieht. Ihr selber weiß es vielleicht auch noch gar nicht? Es mag so sein, aber es ist jedenfalls noch nichts Sicheres. Für ein Vielleicht kann man nichts kaufen. Haben Sie das alles in Ihrem Hutsalon gehört, Frau Manet? Noch viel mehr habe ich gehört. Ihre Cousine, die Baronin, war heute bei uns mit einer Freundin. Was ich da so aufgeschnappt habe, die schöne Hortense wird in einem Monat heiraten. Aber das werden Sie als Tante natürlich besser wissen. Nein, das wusste ich nicht. Ach, dann wissen Sie am Ende auch nicht, wen das schöne Fräulein Hortense heiraten wird? Und ich dachte immer, Sie hätten die beiden zusammengebracht. Welche beiden? Nun, Hortense und ihren Schützling, den Steinbock. Das kann doch... Sie müssen sich verhört haben. In spätestens einem Monat. Nein, nein. Nein, Sie irren sich. Aber nein! Der junge Mann hat doch die Baronin zusammen mit seiner Braut in unserem Hutsalon abgeholt. Oh, meine. Sie müssen sich getäuscht haben. Ich habe ihn doch sofort erkannt. Und die Baronin hat ihn doch mit seinem Namen angeredet. Mein lieber Wenceslaus, hat sie gesagt. Dann ist... Also... Ja. Ich ging neulich am Hause meiner Cousine vorbei. Da schien es mir, als ob der junge Steinbock es beträte. Nun, meine Augen sind nicht mehr so scharf wie früher. Ich sagte mir, ich müsse mich getäuscht haben. Als ich ihn später fragte, wo er gewesen sei, sagte er, im Louvre. Armes Fräulein Lisbeth. Sie lieben ihn, nicht wahr? Ich liebe ihn wie einen Sohn und ich wollte ihm eine Mutter sein. Das begreife ich nicht. Ja, warum regt es Sie dann so auf, wenn er Ihre Nichte heiratet? Sie sind ja blass wie der Tod. Oh. Ehe. Das sollt ihr mir einzahlen. Merkwürdig, dass Ihre Angehörigen Ihnen nichts von dieser Verlobung verraten haben. Die beiden halten Sie wohl für ein Hindernis, nicht wahr? Aber wenn Sie wirklich nichts mit dem jungen Menschen haben, wieso sind Sie dann ein Hindernis? Merkwürdig. Sie kennen diese Leute nicht. Immer war ich das Opfer. Schon als Kind war ich die Geprügelte. Und Adeline die Verwöhnte. Ich grub den Garten auf und putzte das Gemüse. Und sie stand vor dem Spiegel und band sich Schleifchen ins Haar. Dann wurde sie die Baronin Ilo und ich konnte goldene Degenquasten herstellen und lächerliche Achselstücke zu 30 Sous die Woche. Und jetzt ist es wieder. Aber ich kann es nicht glauben. Geben Sie mir einen Beweis, Frau Manef. Hier, die Zeitung. Da ist ein Werk von Ihrem Schützling abgebildet. Die Simson-Gruppe. Und darunter steht Simson und der Löwe. Das Original befindet sich im Besitze der Baronesse Hortense Hulot. Mich wird nie ein Mann lieben. Kann ich Sie sprechen? Sie kommen wie gerufen, Fräulein Fischer. Jetzt sind wir soweit. Wir haben Aufträge, mehr denn je. Von nächsten Monat an sind Sie wieder Abteilungsleiterin. 5.000 im Jahr. Sehr schön, Herr Rivi. Aber ich bin in einer anderen Angelegenheit gekommen. 5.000 Francs? Ist Ihnen das zu wenig? Bieten außerdem eine gewisse prozentuale Beteiligung. Sagen Sie dazu. Gestern hätte ich mich gefreut. Und heute? Heute? Heute denke ich nur daran, dass Sie damals recht hatten, als Sie mich vor einem Ausländer und Schwindler warnten. Ach ja, ich erinnere mich, dieser, wie hieß er doch? Hier ist der Haftbefehl. Steinbock, richtig. Sie wollen ihn also jetzt hinter Schloss und Riegel setzen? Ja, so rasch wie möglich. Ja, heute wird es nicht mehr möglich sein. Also bestenfalls morgen früh. Morgen früh. Und dann muss ein Schuldner zuerst davon benachrichtigt werden, dass gegen ihn ein Haftverfahren eingeleitet wird. Hier, diese Benachrichtigung müsste er vorher unterschreiben. Ich bringe Ihnen die Unterschrift in 2 Stunden. Bleibt es dann bei morgen früh? Weil Sie es sind, Fräulein Fischer, ich werde dafür sorgen. Arbeiten zu viel, Steinbock. Sie überanstrengen sich. Das haben Sie mir noch nie vorgeworfen, Fräulein Lisbeth. Was ist es denn? Zeigen Sie es mir doch. Eine silberne Dose mit einem Blumenrelief. Hortensien. Das sind doch Hortensien. Für wen ist die Dose bestimmt? Für einen Juwelier. Für welchen Juwelier? Ich weiß es nicht. Mein Freund Siedmann hat mir diese Arbeit abgetreten. Ach so. Ich habe leider etwas Geld aufnehmen müssen. Mein Gläubiger verlangte Ihren Schuldschein als Sicherheit. Sie müssen hier unterschreiben, dass Sie die Schuld anerkennen. Ja, sofort. Zwangsverfahren. Eine reine Formalität. Ja, sofort. Ich will nur dieses Blütenblatt beenden. Für mich haben Sie nie etwas so Schönes gemacht. Und dabei sagen Sie doch, dass Sie mich lieben. Zweifeln Sie daran, Frau Lisbeth? Das klang nicht sehr herzlich. Sehen Sie, Steinbock, seit ich Sie damals ganz dicht am Tode gefunden hatte, sind Sie mein einziger Gedanke gewesen. weil ich ihnen das Leben wiedergab, gehörte mir ihr Leben. Es wurde eins mit meinem Leben. Ich habe bisher nicht mit ihnen darüber gesprochen. Aber ich habe mir damals geschworen, wenn dieser junge Mensch mir gehört, dann will ich ihn auch reich und glücklich machen. Ich glaube, jetzt könnte ich es. Ja? Wie? Sehen Sie mich an! Es ist etwas Sanftes und Zärtliches in Ihrem Blick. Ich sehe es wohl. Hören Sie, mein Chef hat mir heute angeboten, eine Abteilung zu übernehmen, mit sehr gutem Gehalt. Er will mich auch am Gewinn beteiligen. Wir werden also ein gutes Einkommen haben. Und wir könnten doch nun vielleicht heiraten. Wie meinen Sie das? Sie könnten mich doch jetzt heiraten. Wir sollten... Das ist doch unmöglich. Noch nie hat jemand mir so deutlich gesagt, wie hässlich er mich findet. Aber nein, Fräulein Lisbeth. Ich habe eine herzliche Zuneigung zu Ihnen. Aber ich bin doch viel zu jung. Zwischen uns ist ein Unterschied von 15 Jahren. Das gäbe auch für Sie kein Glück. Meine Dankbarkeit ist bestimmt genauso groß wie Ihre Güte. Und was Ihr Geld betrifft, so werde ich es nach und nach in kurzer Zeit zurückgeben können. Mein Geld? Sie behandeln mich, als wäre ich eine Wucherin. Verzeihen Sie, Fräulein Lisbeth, aber Sie sprechen sehr oft von diesem Geld. Sie wollen mich verlassen, ich sehe es. Woher nehmen Sie die Kraft zu einer solchen Undankbarkeit? Haben Sie kein Vertrauen zu mir? Wie viele Nächte lang habe ich für Sie gearbeitet? Die Ersparnisse meines ganzen Lebens habe ich für Sie hingegeben. Alles habe ich Ihnen gegeben. Jeden Bissen Brot und meine ganze Kraft. Doch hören Sie auf, ich flehe Sie an. Sie werden für mich immer der edelste und beste Mensch bleiben. Ach, Sie sind ein Kind, Steinbock. Gott mag Sie beschützen. Aber denken Sie daran, dass Judas sich erhintert. Die Undankbaren nehmen ein schreckliches Ende. Wenn Sie mich verlassen haben, was soll dann aus Ihnen werden? Ohne mich? Es wird alles gut gehen, Frau Lisbeth. Glauben Sie mir. Ich gehe jetzt. Und bitte noch die Unterschrift. Ja. Hier. Ja. So. Bitte. Danke. Treppe hinauf. Aber Judas hat sich erhängt. Alle Undankbaren nehmen ein schreckliches Ende. Frau Lisbeth! Frau Lisbeth! Ja? Was ist geschehen? Etwas Unbegreifliches. Ich bin eben verhaftet worden. Wegen einer Geldforderung. Das ist ja sehr ärgerlich. Ich hätte Ihren Schuldschein nicht aus der Hand geben sollen. Jetzt lässt unser Gläubiger Sie verhaften. Was soll ich tun? Ich werde die Sache schon in Ordnung bringen. Gehen Sie nur ruhig mit. Aber seien Sie ganz still. Schreiben Sie keine Briefe. Es ist besser, wenn niemand erfährt, dass Sie im Gefängnis sind, nicht wahr? Ich werde schon für Sie sorgen. Gehen Sie mit. Schweigen Sie still, warten Sie ab. Kommen Sie. Oh, bitte, könnten Sie meine Freunde benachrichtigen, Frau Lisbeth? Nur Geduld. Ich werde alles für Sie tun. Oh, ich danke Ihnen. Kommen Sie jetzt. Was war denn das? Was ist denn los? Was ist denn geschehen? Warum ist er denn abgeführt ins Gefängnis? Was hat er denn verbrochen? Ins Schuldgefängnis. Man macht keine Schulden, wenn man sie nicht zu bezahlen gedenkt. Ja, so sind die jungen Leute. Kaum verdienen sie etwas Geld, machen sie auch schon Schulden. Sein Glück ist ihm zu Kopf gestiegen. Wahrscheinlich. Der Arme. Jetzt ist wohl auch seine ganze Karriere zu Ende. Wahrscheinlich. Baron Hulot kann natürlich seine Tochter nicht mit einem Mann verheiraten, der im Gefängnis saß. Das kann er doch nicht. Das wäre doch gegen die Ehre. Ja. Sagen Sie, Frau Lisbeth, wer hat ihn denn verklagt? Ich kenne den Gläubiger nicht. Sie kennen ihn nicht. Ja, dann... Dann muss es eben seinen Lauf nehmen. Wenceslaus noch nicht hier? Nein, Mama. Ich erwarte ihn seit einer Stunde. Ich weiß nicht, wo er so lange bleibt. Da kommt er wohl. Hast du ihm schon erzählt, wie gut seine Aussichten stehen? Nein, er ist nicht ganz bestimmt. Jetzt will ich ihm nichts verraten. Ich will ihn damit überraschen. Er ahnt noch nichts. Er sieht manchmal ganz sorgenvoll aus. Fräulein Fischer ist gekommen. Tante Lisbeth? Aber das ist doch gar nicht ihr Tag. Mama, bitte sorge dafür, dass sie nicht draußen mit Wenceslaus zusammentrifft. Wie lange wollte er es noch vor ihr verbergen? Nur noch 3 Tage, Mama. Bis... Na nun gut, bis der Ehekontrakt unterschrieben ist, nicht? Guten Tag, Tante Lisbeth. Guten Tag, Hortense. Guten Tag, Adeline. Ihr habt mich wohl nicht erwartet. Du bist uns jederzeit willkommen, Lisbeth. Ich kam nur auf einen Sprung bei euch vorbei, um euch eine sehr angenehme Neuigkeit zu erzählen. Ich störe doch nicht. Oder erwartet ihr vielleicht Besuch? Bitte nimm Platz, Lisbeth. Was gibt es denn Neues? Ja, stell dir vor, Rewe will mich zur Abteilungsleiterin machen. Mit prozentualer Beteiligung sogar. Was sagt ihr dazu? Jetzt kann ich endlich umziehen. Ich sehne mich schon lange nach einer besseren Wohnung. Ich freue mich sehr für dich, Tante Lisbeth. Es ist 13 von dir, dass du eigens herkommst, um uns das zu berichten. Du nahmst ja immer solchen Anteil an meinem Leben, Hortense. Ich wundere mich manchmal, warum du mich gar nicht mehr nach meinem Schützling gefragt hast. Weißt du noch? Darüber wollten wir doch nicht mehr sprechen. Deine Mama kann ruhig mitzuhören. Und von was sprecht ihr denn eigentlich? Ich habe deiner Tochter einmal von einem meiner Bekannten erzählt. Sie schien sich damals ungemein dafür zu interessieren. Hast du vielleicht etwas erfahren, Tante Lisbeth? Dass er bei euch im Hause verkehrt hat? Aber das hat mich nur gefreut. Ich bedauere nur, dass das nun ein Ende hat. Er wird sich doch auch von euch verabschiedet haben, wo er endgültig abgereist ist. Wer sollte abgereist sein? Graf Steinbock natürlich. Meinst du, er würde in Paris bleiben, wenn er endlich wieder in seine Heimat abreisen darf? Der Zar hat ihn doch begnadigt. Wer hat dir gesagt, dass er abgereist ist? Ich habe ihn selbst zum Postwagen begleitet und ihn abfahren sehen. Das kann doch gar nicht möglich sein. Weißt du, was ich glaube? Er wird in seiner Heimat wohl jemand gehabt haben, der auf ihn seit Jahren gewartet hat. Da hat man es natürlich sehr eilig. Was hast du denn auf einmal, Hortense? Er ist wirklich abgereist. Wenn ich es sage. Und du, Adeline, du bist so blass, wie ich dich noch nie gesehen habe. Seit unserer Kindheit habe ich dich nie so erschrocken gesehen. Lisbeth, du weißt nicht, wie sehr uns diese Nachricht trifft. Also auch ihr könnt verzweifeln. Oh, Thomas, komm doch rasch mal her. Ich muss dir etwas sagen. Du sollst es deinem Freund als Erste mitteilen. Die Regierung hat beschlossen, ihm den Auftrag für das Denkmal zu geben. Zu spät, Papa. Warum zu spät? In 2-3 Wochen hat er die formelle Bestätigung. 100.000 Francs. Außerdem stellt ihm die Regierung ein eigenes großes Atelier zur Verfügung. Und Duver will... Papa! Was ist mit dir? Duver will nimmt die Uhr, wie ich gesagt habe, für 30.000 Francs. Er will sie als Weihnachtsgeschenk für... Naja, für seine Frau natürlich. Ich glaube, deine Tochter ist ohnmächtig geworden. Ach, verzeih, Tante Lisbeth. Ich hatte dich im Eifer gar nicht bemerkt. Was sagst du? Ohnmächtig? Warum denn? Das arme Kind. Sie hat ihn überraschen wollen und nun... Graf Steinbock ist gekommen. Wer? Das dachte ich mir doch gleich. Es klang so unwahrscheinlich, was du sagtest, Lisbeth. Hör doch, Hortense. Niemand ist abgereist. Tante Lisbeth hat sich offenbar geirrt. Wenceslaus! Hortense! Oh, bitte verzeih, dass ich zu spät komme. Stell dir vor, Hortense, ich wäre beinahe verhaftet worden. Das hat sich wahr schon. Wenn nicht zufällig mein Freund Steedman heute Morgen zu mir gekommen wäre und davon erfahren hätte, ich sage dir, ohne diesen Zufall säße ich noch jetzt im Schuldgefängnis. Steedman hat mir in einer halben Stunde die Kaution besorgt. Und ich bin natürlich sofort hierher gekommen. Aber Lisbeth, du hast uns doch etwas ganz anderes erzählt. Oh, Tante Lisbeth ist auch hier? Oh, ich wusste natürlich, wie es sich in Wirklichkeit verhielt. Aber ich wollte euch diese hässliche Sache verschweigen. Ich hatte natürlich schon alles in Bewegung gesetzt. Steinbock wäre spätestens morgen wieder frei gewesen. Ich danke Ihnen, Fräulein Lisbeth. Nun ist es ja auch ohne mich. Und sogar noch rascher gelungen, sie ihrem Glück wieder zuzuführen. Ja, Sie sind immer mein guter Engel gewesen, Lisbeth. Sie haben gewiss furchtbare Sorgen ausgestanden. Ja, ja. Das habe ich. Und ich will auch jetzt nicht länger stören. Wer hätte gedacht, dass sie so taktvoll sein kann? Sie wollte dich schonen, Wenceslaus. Ich glaube, sie hat dich sehr lieb. Ja, wie eine zweite Mutter. Wir sollten sie vielleicht doch noch zu Tisch einladen. Aber sie geht ja schon über die Straße. Die Gute. Ich kann mir nicht helfen. Angezogen ist sie doch wie ein Savoyardenäffchen. Aber sie geht auf einmal so merkwürdig. Sie taumelt beinahe. Soll ich den Diener hinschicken? Lisbeth! Nein, sie hört mich nicht. Sie geht durchs Gewühl, aber seht doch, wie gebeugt sie geht. Wie eine Greise. Weiße Astern, weiße Astern, kauft weiße Astern. Die Sendestelle Heidelberg-Mannheim brachte Tante Lisbeth, ein Hörspiel von Fred von Hörschelmann nach Balzacs Roman La Cousine Bette. Die Musik schrieb Gerhard Frommel. Die Personen der Handlung und ihre Darsteller Lisbeth Fischer, Rita Plum, Adeline Baronin Hulot, Hilda Richter, Baron Hulot, Rainer Geldern, Hortense Baroness Hulot, Elisabeth Höbart, Graf Steinbock, Walter Andreas Schwarz, Frau Marneff, Käthe Jennecke, Rivet, Karl Marx, ein Blumenverkäufer, Alfred Hansen, ein Kunsthändler, Hans Siemshäuser, ein Diener, Erhard Steinke, ein Gendarm, Franz Rücker. Toningenieur und Kötterin, Hans-Dieter Fröhling und Gisela Arnold. Regisseur, Walter Knaus.